Es geht nicht um Liebe. Ding, ding, ding, ding. Es geht nicht um Treue. Ding, ding, ding, ding. Es geht nicht um innere Werte. Ding, ding, ding, ding. Es geht um die Art. Ding, ding, ding, ding. Körperkontakt. Körperkontakt. Körperkontakt. Körperkontakt. Körperkontakt. Körperkontakt. Körperkontakt. Körperkontakt. Es geht Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt. Es geht nicht um die Liebe. Ding, ding, ding, ding. Es geht nicht um Treue. Nein. Ding, ding, ding, ding. Es geht nicht um innere Werte. Ding, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt. Es geht um Trieb. Ding, ding, ding, ding. Es geht um die Art. Ding, ding, ding, ding. Körperkontakt.